Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren, Folge 151. Mit Charlie Mariano, James Whitemouth Brown, Susu Bolin, Love, Foghat, Jacques Stossem und Thierry Krommen, Georg Dubowski und Mike McKee, Marcel Dadi, Gita Nubbett, Jean-Saint Spillane und Pork Pie. Der italo-amerikanische Saxophonist Charlie Mariano aus Boston, Massachusetts, begann Framatz musikalisches Fundbüro jeweils mit einer Aufnahme auf dem Altsaxophon und danach dem Tenorsaxophon. Für das erste ist er ja bekannt, aber auf dem Tenorsaxophon startete er, beeinflusst wie so viele von Lester Young. Stück Nummer 1 stammte aus dem Jahr 1974 und hieß Bass Samba Part 2. Jasper van Hoff an den Keyboards und Charlie Mariano waren Teil und Chefs der Band Pork Pie. 1953 nahm Charlie Mariano unter anderem mit dem Drummer Mel Lewis Manteca auf, einem afrokubanischen Jazzklassiker von 1947, dessen Mitautor unter anderem der Trompeter Dizzy Gillespie war. Wir bleiben in den 50s und in den USA, wechseln aber vom Jazz zum Rhythm and Blues. James Whitemouse Brown, 1930 bis 1971, war der jüngere Bruder des ungleich bekannteren Clarence Gatemouse Brown und eigentlich war er auch eher als Schlagzeuger bekannt, wenn man bekannt nun nicht unbedingt wortwörtlich nimmt, denn im Grunde ist James Whitemouse Brown eigentlich eher obskur. Eine Single hatte er 1953 aufgenommen, das war's dann auch schon. Wir hören Boogie Woogie Nighthawk. Whitemouse Brown wird als Sänger und Gitarrist gelistet. Manche meinen, der Gitarrist wäre sein Bruder Clarence Gatemouse Brown, weil eben die Gitarre genauso in seinem Stil gespielt wird. Andererseits war Gatemouse Brown ein Multi-Instrumentalist, der Harmonika, Piano, Geige, Gitarre, Schlagzeug und Mandoline spielte. Also warum soll sein Bruder nicht auch dieses Talent geerbt haben und mehr als ein Instrument beherrscht haben, dass er sich dann als Live-Musiker auf das Schlagzeug konzentrierte, schließt ja nicht aus, dass er auch an anderen Instrumenten sein Talent hatte. Auf Whitemouse Brown folgt dann der Gitarrist und Sänger Susu Bollen mit Stave and Chain, 1952 aufgenommen, unterstützte ihn dabei die Jimmy McCracklin Band. Susu Bollen war natürlich von T-Bone Walker beeinflusst. Seine Plattenkarriere dauerte ungefähr von 1950 bis 1955. Dann spielte er noch 10 weitere Jahre unter anderem mit Bandleadern wie Ernie Fields und Joe Morris und dann machte er eine über 20-jährige Pause als Profimusiker, bis er 1989 wieder mit einem Album aufwarten konnte. I want all you girls and boys to know that the Boogie Woogie Nighthawk is coming to town. Since you don't know who it is, his name is Whitemouse Brown. Hit it, White. I'm a Boogie Woogie Nighthawk, Boogie Woogie all night long. I'm a Boogie Woogie Nighthawk, Boogie Woogie all night long. My baby says she's leaving, 'cause I'm never home. I boogie in the morning, boogie till late at night. I boogie in the morning, boogie till late at night. You can believe me, mister, everything's alright. Thank you. you said you're leaving, cause I'm never home. Gitarrist, Sänger und Songwriter Arthur Lee wurde 1945 in Memphis geboren, wuchs aber ab dem 7. Lebensjahr in Los Angeles auf. 1965 gründete er die Band Love. Davor spielte er unterschiedlichste Musik, die von Surf Music über Booker T und the MGs beeinflussten Soul reichte. Unter anderem war dann auch mal Jimi Hendrix Teil dieser Bands, was sogar tontechnisch archiviert wurde. Von 1966 bis 70 nahm Love mehrere LPs auf. Danach gab es dann mal eine Pause bis 1974. Ich habe für Framers Musikalisches Fundbüro Feel Daddy Feel Good ausgesucht. Aufnahmejahr 1970. Thank you. time you'll feel that it feel good. You know that I will. I've got everything you need just to give you a thrill. Cause I'm your feel that it feel good. I need you, baby. I need you. Das war Gotta Get to Know You vom Debütalbum der englischen Rockband Forkett, die aber in den USA ansässig war. Produzent und Gastmusiker war Dave Edmonds. Die Band Forkett existierte von 1971 bis 1984 und ab 1993 dann wieder. Zwar in unterschiedlicher Besetzung, aber hier kann man doch schon von Langlebigkeit sprechen. Zeit für die akustische, mit Stahlsaiten bespannte Gitarre, einmal in der Kombination mit der chromatischen Mundharmonika, danach als Duo mit dem Piano, zuerst Gitarrist Jack Stossem aus Belgien und Thierry Crommen von 2011 Blues for Germain. Il Pallone Rosso von 2025 mit Gitarrist Georg Dubowski, hier mal mit Pianisten Mike McKee. Thank you. Woody Goodpicker von 1990 mit den Gitarristen Marcel Dadi, Albert Lee und Steve Morse sowie Bella Fleck am Banjo und Buddy Emmons an der Pedal-Steel-Gitarre. Die Frage, die man sich in dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro stellen könnte, wäre zum Beispiel, welcher Bluesmusiker ist unbekannter, White Mouse Brown oder der nun folgende Geeter Nubbet? Wirklich schwer zu beantworten. Einer nahm eine einzige Single auf, Geeter Nubbet immerhin 4 Stück, aber dafür auf einem absolut unbekannten Kleinstlabel Bluestown. Das war 1962. Geeter Nubbet lebte von 1923 bis 1995. Wir hören ihn mit Georgia Chain Gang, aufgenommen 1962 in Boston, Massachusetts. I was way down in Georgia. On my knees I was shooting dice. My buddy was in the next room mucking with my wife. I whistled to my shotgun and it crawled down off the wall. I pulled a tongue and she bellied and barked to the floor. My buddy did fall. Doggone that doggone Georgia chain gang. On a Saturday night I was arrested. On a Monday I was tried. On a Tuesday I was sentenced. And my mother broke down and cried. Doggone that doggone Georgia chain gang. Save my baby child. But it was too late to justify my mistake. To the Georgia chain gang I was bound. Was handcuffed to the high sheriff. Side by side we rode the train. That great big Indian shepherd down the track sent him bound for Georgia chain gang. Georgia chain gang, Georgia chain gang. Now I'm swinging a pick all day. Sweat running down my face. Dragging blocks behind me, chains wrapped around my waist. Doggone that doggone Georgia chain gang. One morning in July, that sun was blazing down. Took my pick, spade and shovel, and I laid them on the ground. I was hot and thirsty, cool and I decree. The boss said, boy, swing that pig. I laid it in the shade. Doggone, he's a mean boss man. My mother went to see Dr. Buzzard to free me from the game. Dr. Buzzard said, in 5 more hours, your son will ride the train. Doggone, Dr. Buzzard is a voodoo man. Dr. Buzzard worked his roots. Boss's rifle would not shoot. Chains fell from around my leg and the doggone boss dropped dead. That mean old boss is dead. And they put them on my trail. But the hound dogs fell down on the ground, howling, wag their tails. Doggone that doggone Georgia chain gang. Now I'm free from the chain gang, free from the boss. One more time I'm on the train, and man, I'm getting off. Jetzt kommt ein 18 Minuten langes Musikstück vom Komponisten und Multiinstrumentalisten John Zorn, Two Lane Highway, aufgenommen 1987 in New York City für das Album Spillane. Damit ist der Krimi-Autor Mickey Spillane gemeint, eigentlich einer Blues-Session, die immer mal wieder von Teilen freien Spiels unterbrochen wird. Dabei waren unter anderem der Blues-Gitarrist Albert Collins, der Gitarrist Robert Quine, der auf Blue Mask von Lou Reed spielte, Organist John Patton und Ronald Shannon Jackson an den Drums. We'll be right back. Angela Blanto.